Es wurde ein einmaliges Erlebnis, diese Einkehr bei den Siedlern in Heldorf Settlement, wie sich die kleine Niederlassung nannte. Sämtliche Settlers waren aus dem bayerischen Fichtelgebirge herübergekommen, hatten zunächst in Chicago gewohnt und dort das nötige Geld für eine Farm erarbeitet. Eigentlich waren die 5 Familien von Beruf Steinschneider und wollten nach 3 Jahren Farmarbeit in den Tietenbergen nach Opalen und Achaten, Karneolen und anderen Halbedelsteinen suchen, die es dort in ganzen Feldern geben sollte. Und sind Sie schon droben in den Tietenbergen gewesen, Mr. Hillmann? Mein Sohn Willi und Bill Meinert haben es einmal versucht, da hinaufzukommen. Das war im vorigen Herbst. Sie sind aber nicht ganz hinaufgekommen. Das glaube ich. Das gelingt nur sehr erfahrenen Westmännern. Aber auch denen nicht, wenn sie nur zu zweien sind. Sie haben wohl auch nichts gefunden. Einige Moosachate, weiter nichts. Warten Sie, Vater Hillmann. Häuptling Winnetou kennt das Felsengebiet genau. Ich will ihn fragen, ob man euch nichts Falsches berichtet hat. Indianer sprechen nicht gern über Gold- und Bodenschätze des Westens. Das war mir bekannt. Trotzdem stellte ich meine Frage in der Sprache der Apachen. Werden diese Männer dem Häuptling der Apachen einen Wunsch erfüllen? Sicherlich gern. Wenn sie noch einmal singen, was Winnetou draußen im Tale hörte, so wird er ihnen sagen, wo die Steine liegen. Sie werden es singen. So mögen sie in den Großventrebergen suchen. Da liegen viele Goldkörner. Und im Tal des Beaverdam-Flusses, der seine Wasser in den Yellowstone-See ergießt, liegen viele solcher Steine, wie sie diese Männer suchen. Ich war sehr überrascht, dass Winnetou sich entschlossen hatte, die Geheimnisse der Berge zu verraten. Das schlichte Ave Maria musste einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht haben. Während ich den Settlers seine Auskunft übermittelte und ihnen die Lage der beiden angegebenen Punkte erklärte, stellten sich die ersten Nachbarn ein, und bald füllte sich der Wohnraum des Blockhauses und wir feierten einen Abend, wie ich ihn im Westen noch nicht erlebt hatte. Als echte Deutsche liebten sie den Gesang und sie konnten noch alle Lieder der Heimat. Der Apache hörte schweigsam zu. Endlich aber fragte er mich: Wann werden diese Männer ihr Wort halten? Aber kaum hatten sie angefangen zu singen, da hob Winnetou abwehrend die Hand. Er wollte es nicht im Haus, sondern draußen im Freien, vom Berg hören. Die Sänger stiegen zur Höhe hinauf, wir anderen blieben im Tal. Zuerst stand Winnetou neben mir, als es von oben aus dem Dunkel herabklang, das einfache Ave Maria. Wir lauschten in stiller Andacht. Da merkte ich plötzlich, dass mein roter Bruder verschwunden war. Als er nach einer Stunde noch nicht zurückgekommen war, machte ich mich allein auf, nach ihm zu sehen. Ich ahnte, was den Apachen veranlasste, die Einsamkeit zu suchen. Ich fand ihn am Ufer des kleinen Sees im Talgrund, wo er bewegungslos wie ein Steinbild auf einer vorspringenden Felsplatte saß. Ich ließ mich neben ihm nieder. Dieser See ist wie mein Herz. Der große Geist ist gut. Ich liebe ihn. Mein Bruder Charlie ist ein großer Krieger und ein weiser Mann im Rat. Meine Seele ist wie die seinige. Aber ich werde ihn nicht sehen, wenn ich einst in die ewigen Jagdgründe komme. Mein Bruder Winnetou besitzt mein ganzes Herz. Seine Seele lebt in meinen Taten. Aber ich werde ihn nicht erblicken, wenn ich einst in den Himmel der Seligen gelange. Warum gibt der große Manitou seinen roten Söhnen einen so kleinen Teil der Welt und seinen weißen Kindern alles? Was sind die Jagdgründe der Indianer gegen die unendliche Herrlichkeit, in der die Seligen der Weißen wohnen werden? Hat Manitou die Roten weniger lieb? Mein Bruder Winnetou ist gerecht und weise. Er denke nach. Wenn der Manitou der Roten ein anderer ist als der Manitou der Weißen, dann ist unser Manitou mächtiger als der eure. Die roten Krieger glauben ihren Medizinmännern, die sagen, dass die Indianer in den ewigen Jagdgründen alle Seelen der Weißen töten werden. Wenn nun mein Bruder dort oben einst seinem Freund Charlie begegnet, würde er ihn töten? Uff! Winnetou würde die Seele seines guten Bruders verteidigen gegen alle roten Männer. Hau! So überlege, mein Bruder, ob die Medizinmänner nicht lügen. Wären alle weißen Männer so wie mein Bruder Charlie, dann würde Winnetou ihren Priestern glauben. Es gibt Gute und Böse unter den Weißen und unter den roten Männern. Der Heiland der Weißen sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Warum will mein Bruder nicht auch zu ihm gehen? Winnetou kennt diesen Heiland nicht. Soll ich meinem Freund von ihm erzählen? Mein Bruder mag mir die Worte verdolmetschen, die die Männer dieser Niederlassung gesungen haben.